Oh, ich weiß es ganz gewiss, der Heiland starb für mich, hat sein teures Blut vergossen, Seele auch für dich. An dem Kreuz auf Golgatha litt er für unsere Schuld, sein Sterben uns zum Heil geschah. So groß ist Gottes Huld, oh, vertrau diesem Gottes Wort. Oh, vertraue diesem Gottes Wort, was er verspricht, er niemals bricht, glaube ihm und zweifle nicht. Oh, ich weiß es ganz gewiss, der Herr erhört Gebet, wenn sein Kind in Jesu Name gläubig zu ihm fleht. Selig wer im Weltgebrauch zu ihm die Zuflucht nimmt und in dem ewigen Vaterhaus des Herrn Erhörung findet. Oh, vertraue diesem Gottes Wort. Oh, vertraue diesem Gottes Wort. Was er verspricht, er niemals bricht. Glaube ihm und zweifle nicht. Oh, ich weiß es ganz gewiss, nach dieser Erdenzeit wartet den Erlösten eine ewige Seligkeit. Dort, wo Gottes Lob erklingt und jedes Herz sich freut und wo man Halleluja singt in alle Ewigkeit. Oh, vertraue diesem Gottes Wort. Oh, vertraue diesem Gottes Wort. Was er verspricht, er niemals bricht. Glaube ihm und zweifle.